Herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, deinem Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Heute leider ohne Hassan. Guido ist hier. Ich habe heute einen Special Guest für euch am Start. Genau, Hassan, der fehlt jetzt und deswegen haben wir auch schon länger keine Folge aufgenommen. Der gründet gerade einen kleinen Verein. Was genau der da so treibt, wird er sicherlich uns das nächste Mal erzählen, wenn wir eine Folge machen. Ich will da nicht so viel vorwegnehmen, ist aber eine coole Sache. Ich war da auch so ein bisschen schon im Einsatz. Ich musste mit einer Kamera aushelfen und das ist auch die perfekte Überleitung jetzt, weil ich habe einen richtig coolen Gast, den habe ich durchs Fotografieren kennengelernt. Mittlerweile ein cooler Buddy von mir, richtig cooler Typ. Feier den voll ab und der stellt sich jetzt einfach mal vor. Einen wunderschönen guten Tag auch meinerseits. Ich bin René, mein Künstlername ist Saxuro auf Instagram und über Instagram haben Guido und ich uns kennengelernt. Also so verbindet quasi das Internet oder das Social Media Leute heutzutage. Ja, ganz genau. Ja, krass. Was machst du denn sonst so? Du bist ja mit Fotografie am Start. Wie bist du vielleicht dazu gekommen, ganz kurz, einfach, dass die Zuhörer wie dich dazu einfach mal so bin, kennenlernen? Über meine Drohne. Also ich bin damals, fand ich Drohnen so cool, also die Technik dahinter, hab mir dann ein bisschen so quasi so Gartenarbeit gemacht, ein bisschen Geld verdient und hab mir meine erste Drohne gekauft und hab dann gesehen, wie geil eigentlich Fotografieren damit ist und dass es einen manuellen Modus gibt. Ich so, wow, geil, muss ich mal ausprobieren. Und dann kam ich zu meiner ersten Kamera und kam so zum Fotografieren. Nice. Ja, und mit einer Drohne, das habe ich jetzt neulich wieder gemerkt. Ich war ja hier mit Eduard unterwegs, vielleicht kennst du den schon. Der hatte eine Drohne dabei. Und ey, was man für geile Perspektiven hinbekommt, ne? Also, das ist die eine Sache. Also, man kann richtig cooles Zeug machen damit, aber ja, leider. Man macht halt keine Standardbilder, ne? Genau, also es ist halt viel interessanter und viel spektakulärer für die meisten Betrachter. Aber man darf leider nicht vergessen, dass das nervige, lästige Thema Legalität, Illegalität, in welchen Zonen man sich damit befindet in Deutschland mittlerweile. Ist ein schwieriges Thema. Ich bin ja unter anderem Moderator auf einer Plattform bei Instagram, die so Reposts machen und René gehört da immer zu der Drohnenpolizei. Du weist immer darauf hin so ein bisschen, so aber ihr wolltet doch keine Drohnenbilder mehr reposten, der Platz ist nicht legal. Ich weise immer darauf hin, genau so, das wäre ja illegal, weil ihr nutzt meine Bilder ja nicht mehr, die auch meistens illegal sind, aber... Ganz legal kann man sich da nicht mehr bewegen. Ja, eben. Also es ist ja schwierig. Sowieso in Deutschland sowieso, wie du schon sagst, richtig schwierig, einen Platz zu finden. Da geht es teilweise auch schon um wenige Meter. Dann darfst du irgendwie über einem See, darfst du starten, aber dann nicht mehr auf dem Gehweg oder so. Ne? Das habe ich jetzt auch schon mal abgecheckt. Da gibt es so ein paar Spots, wo du dann echt nur um wenige Meter da am Rande der Legalität bist. Ne? Also man kann sich auch Karten dazu anschauen. Es gibt da eine gute App, die heißt Map to Fly oder so, oder Fly to Map. Da kann man sich anschauen, quasi, da ist alles eingezeichnet wie Hochspannungsleitung, da muss man 150 Meter zu Abstand halten. Bahngleise 150 Meter, Bundesstraßen 150 Meter, Wohngebiete 150 Meter und Naturschutzgebiete auch. Und wenn man all diese Begrenzungen auf eine Karte markiert, dann kann man zum Beispiel sehen, dass in manchen Städten, wie zum Beispiel in unserer Heimatstadt hier, kaum noch Platz ist zum Fliegen, wo man legal fliegen kann. Ja, das ist schon echt heftig. Ja, ich würde noch mal ganz kurz noch ein, zwei Punkte zu dir raushauen. Korrigier mich bitte. Du studierst jetzt Fotografie. Richtig, ich habe dich, glaube ich, sogar in... Ich habe dich sogar in der Zeit kennengelernt, bevor du angefangen hast. Ich weiß noch, ich habe die ersten Züge deiner Bewerbung mitbekommen. Genau. Und du bist wegen deines FSJs, also freiem sozialen Jahr, ich habe mich beim FSJ Pflege, beworben. Ne? Genau, also ich habe im FSJ, da habe ich mich beworben. Aber dadurch, dass quasi so und so viele Plätze von dem FSJ, wo ich es gemacht habe, vom Bund, also vom Staat übernommen werden, war dann mein Platz, wo ich dann war, kein FSJ, sondern ein BFD, also Bundesfreiwilligendienst, quasi das nach dem Zivi. Ah, ja. Ja, krass. Und da arbeitest du ja in der Einrichtung von Bethel, ne? In einer Einrichtung, richtig? Ja, cool, krass. Also du machst auf jeden Fall einen richtig coolen Job, glaube ich. Also so, ich finde ja so soziale Sachen sind immer voll unterbezahlt. Und ich finde es dann immer cool, wenn das so Leute durchziehen und auch machen. In Krisenzeiten kann ich mir das nochmal mit, zum Beispiel, dass die Regierung auf einmal einen systemrelevant nennt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich so einen Titel mal bekomme. Du bist systemrelevant, deswegen hast du auch schon relativ früh eine Impfung gegen Corona bekommen, ne? Korrekt. Ja, ja. Okay, wir kennen uns ja mehr oder weniger über Social Media und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich habe mir überlegt, folgenden Punkt, und zwar soll es so ein bisschen um Inszenierung gehen in sozialen Netzwerken und was hat Fotografie damit zu tun? Da wollte ich einfach mal generell erstmal drum quatschen, so, ist das alles real, was auf Insta abgeht? Wie siehst du das in der Fotografie? Vielleicht machen wir da auch nochmal gleich so einen kleinen Ausflug zum Vergleich mit vielleicht so Porträt, was so geplant ist, und Street Photography, dass wir da vielleicht mal so einen kleinen Vergleich ziehen. Oh, da kann ich noch viel größeres, eine größere Schublade aufmachen. Das Thema, ob das quasi gestellt oder real ist, das haben wir auch als Thema in der Universität jetzt schon gehabt, also in der im Studium. Boom. Und als hätte ich mich hierauf vorbereitet. Das ist quasi ein riesengroßes Themengebiet und da kann ich nochmal quasi gleich noch so einen studischen Teil drüber erzählen. Sehr nice, sehr nice. Dann würde ich einfach mal so grundsätzlich erstmal so reinwerfen, was glaubst du, wie viele Bilder auf Insta sind so real oder nicht real? Weil ich meine, wie du es selber weißt, ne, man kann Bilder bearbeiten und so weiter. Vieles ist auch vielleicht im realen Setting so gestellt, ne? Aber dazu muss man doch dann. Ja, dazu müsste man aber klein anfangen und dazu sagen, okay. Ja, dass, sagen wir mal, es fängt damit einmal an, dass man ja in der Geschichte sagt, Fotografie ist das erste Medium, was quasi objektiv eine Sache darstellen kann, quasi dokumentieren kann. Sagt man ja so. Aber selbst das ist nicht ganz richtig. Mittlerweile gibt es da den Umschwung, dass quasi, also man vorher hat, konnte man ja nicht fotografieren. Vor dem Fotografieren war es das Malen und Zeichnen, dass man quasi dann eine Sache gezeichnet oder gemalt hat. Und das war aber auch nicht ganz objektiv, sondern der Künstler hat das ja dann quasi seine eigene Interpretation reinfließen lassen. Ja, auch da gibt es ja auch dann diese... Ist ja genauso. Weil mit der Entscheidung, welches Objektiv ich nutze, mit der Entscheidung, welche Kamera ich nutze, mit der Entscheidung, welche Perspektive... verzähle ich den Raum und quasi gebe sozusagen dem, was ich dokumentiere oder was ich aufnehme, meinen eigenen Fingerabdruck. Und somit ist auch selbst die Fotografie nicht ganz objektiv. Aber zurück auf den Punkt zu kommen, wie ich das mit Instagram sehe. Dann nochmal darauf zurück, dass man quasi ja entweder ein JPEG machen kann, wenn man ein Foto macht, oder ein RAW. Ist es ja auch wieder ein Riesenunterschied. Wenn ich ein JPEG nehme und das bearbeite, ist es quasi so ein bisschen bearbeiten, faken. Wenn ich ein RAW aufnehme, ist es ja nicht richtig faken, sondern ich kann quasi das, was die Kamera aufgenommen hat, zurückholen. Also ich kann quasi jede Einstellung im Nachhinein verändern und anpassen, wie es quasi mir gefällt. Ja, aber dann ist es ja vielleicht auch wieder dein Abdruck, weil theoretisch waren die Farben, also zum Beispiel das Licht und die Farben vor Ort ganz andere. Aber das selbst ist ja das RAW ist falsch. Also selbst das klar. Ist ja quasi, die Kamera gibt digitalisiert. Dir etwas vor. Genau. Also die Kamera gibt dir quasi vor, wie die Farben sind. Und gewissermaßen hat nicht die Kamera auch was damit zu tun, sondern auch das Objektiv. Je nachdem, welches Objektiv du nutzt, sind die Farben komplett anders. Das ist mir aufgefallen. Beim Sigma und Sony im Vergleich. Ja, dann gibt es ja auch noch Lens Flares, chromatische Aberrationen, Schärfegrade. Da kann man ganz, also es geht ganz viel um Vergütung der Linsen. Ne? Genau. Aber schon alleine das mit RAW jetzt, da ist ja auch schon dieser Punkt. Du kannst ja theoretisch durch ein RAW, wenn es echt gut gemacht ist, kannst du ja wirklich alles ändern. Also kannst die Farben verändern und. Dann hat einer, der eine grüne Jacke anhatte, am Ende noch eine pinke Jacke an. Aber das kannst du auch schon in der Kamera machen. Das heißt eigentlich... Ja, das ist krass, ne? Ist es ja gar nicht so richtig relevant, ob du es jetzt quasi im Nachhinein machst oder vor Ort. Also wenn du guter Fotograf bist, musst du ja nicht mehr viel vor Ort machen. Aber das hat jetzt auch nichts mit gut oder schlecht zu tun. Du kannst die Zeit nutzen, um nachhinein wirklich alles Mögliche anzupassen, so wie es dir gefällt. Also es ist quasi... ist die Fotografie nicht so ein richtiges dokumentarisches Mittel, sondern eher wirklich ein richtiges Kunstmittel, wie die Malerei oder die Zeichnerei. Ja. Man kann halt sein Kunstwerk so kreieren, wie der Künstler es möchte. Ja, das hat wirklich so einen künstlerischen Aspekt. Ne? Wie machst du die Bildkomposition vor Ort? Was machst du daraus? Und was holst du dann am Computer oder Smartphone, je nachdem, womit du das dann bearbeitest, nochmal raus? Ne? Und viele denken auch immer so, wow, das ist so voll... Photoshop, da kann man irgendwie was heller machen, da was dunkler machen. Dieselben Sachen, die auch quasi so wie in Lightroom und Photoshop benannt sind, wie zum Beispiel die ganzen Regler dort, Und die ganzen Effekte, die gab es schon damals. Bei der analogen Fotografie gab es genau solche Tools, das habe ich die Tage im Studium kennengelernt, dass man da in der Dunkelkammer quasi auch so eine Schablone drüber halten konnte und so machte man manche Bereiche dunkler, manche Bereiche heller und konnte man richtig alles nachbearbeiten, fast wie heute in Photoshop, das schon damals bei analogen Mitteln. Ja. Ja, und diese Filmstreifen, den ISO hat man darüber eingestellt, je nachdem, welchen Film man eingelegt hat. Also es ist echt verrückt, so was früher abging. Und so Filter gab es ja auch schon, ne, die du dir auf die Linse schrauben kannst. Ne? So Sepia-Filter oder Schwarz-Weiß-Filter und so, das gab es ja auch schon alles irgendwie. Wobei Schwarz-Weiß ist es ja, da ist es ja der Film, das Medium. Also man kann sich ja entweder einen Farbfilm holen oder einen Schwarz-Weiß-Film. Heutzutage ist es ja, wenn du einen RAW fotografierst, ist es ja eigentlich egal, weil wenn du die Kamera auf Schwarz-Weiß stellst, ist das RAW immer noch farbig. Ja, das musst du dann im Nachhinein selber wieder umstellen. Heftiger Experte hier. Krass, Mann. Was du alles aus deinem Studium weißt. Ne? Ja. Nehmen wir mal ein anderes Ding jetzt. So, was findest du realer? Porträts oder Street? Inwiefern real? Ja, so Abbildung der Wirklichkeit. Definier mal deine Meinung dazu, was ist für dich real? Ja, also ich bin zum Beispiel der Meinung, manche Porträtgeschichten sind halt so krass gestellt, weil es auch so ein bisschen den Fokus hat, dass es geil aussieht und auch Reichweite erzeugt. Also nehmen wir jetzt mal so unsere Community so hier in unserer City, ne, in Bielefeld, da merkt man ja schon so, da geht's ja schon krass, sage ich mal, auch, ja, was heißt krass, aber es gibt schon einige, die das so ein bisschen forcieren, wo es echt darum geht, Reichweite zu generieren. Wenn man diese typischen Insta-Look erzeugen möchte zum Beispiel. Ja, definitiv. Genau. Das ist perfekt. Was magst du mehr? So Real Street oder Porträt für Reichweite? Meinst du jetzt mit Street ein Porträt-Shooting im Street-Look oder meinst du mit Street-Photography, wo man wildfremde Leute fotografiert? Street einfach Street. Der Moment, du passt wildfremde Leute quasi. Wildfremde Leute, passender Moment. Street-Photography ist ja auch eher, also die Ursprünge kommen ja aus Amerika und sind da ja eigentlich mit relativ weitwinkligen Objektiven gemacht. Mm. Und es gibt viele Verfechter von Street, die sagen, okay, sobald du ein Tele benutzt, ist es kein Street mehr. Ja. Das ist aber auch alles Definitionssache. Aber für viele richtige Leute, die halt da richtig in dem Game drin sind, ist das halt so, du nutzt einen Weitwinkel und dann ist es Street. Und Street ist schon ganz cool, aber da würde ich nicht mal unterscheiden, ob jetzt was realer ist, Street oder Porträts, sondern Porträts würde ich auch nochmal differenzieren. Zum Beispiel diese ganzen Shootings, die man jetzt so macht, sagen wir mal, wenn ich ein Shooting mache oder wenn andere von Instagram ein Shooting machen, dann ist das schon natürlich sehr geplant und gestellt. Aber da gibt es ja auch den Teil, den auch meine Professoren immer wieder jetzt hervorheben und sehen, dass man nicht quasi alles durchplant, sondern einfach den Moment fotografiert, wo die Person gar nicht merkt, dass man gerade ein Foto macht, wo die einfach sich so normal verhält, wie sie halt ist. Also quasi, wenn man einfach ein normales Miteinander hat, einen Nachmittag schön zusammen einfach quatscht, spazieren geht oder irgendwie chillt miteinander und dann... Und dabei so easy Bilder macht. Ne? Genau, unbemerkt ein, zwei Bilder macht. Das ist dann so nicht gestellt. Das ist, wenn man wirklich den Charakter der Person festhält. Ja. Das ist real. Ich persönlich finde auch, das sind die geileren Bilder einfach, weil da mehr drin steckt. Mehr Emotions, mehr Feelings und so. Mehr würde ich jetzt nicht sagen, es ist halt differenziert betrachtet. Also du kannst ich finde trotzdem den Moment an sich, finde ich geiler, weil es ist irgendwie so, man weiß so, ey, das ist so ein vergänglicher Moment, weißt du, was ich meine? Richtig, also ist so die Momente sind schon auf jeden Fall sehr wertvoll. Also es ist sehr wertvoll, sowas festzuhalten. Aber ich finde das auch künstlerisch. Ja, das andere ist ja auch, Musst ja auch eine gewisse Fähigkeit mitbringen. Jetzt verteidigt der hier. Klar, ich muss mich ja verteidigen, weil ich das ja selber auch mache. Aber ich würde halt sagen... Deswegen stichel ich auch hier. Aber ich mache ja beides, wie du ja weißt. Ja. Street viel zu selten, weil Street in Deutschland ja nicht so angesehen ist. Und wenn man das macht, zum Beispiel in Gütersloh wurde ich, Nachbarstadt von Bielefeld, wurde ich komplett beleidigt von manchen. Ja. Aber wenn man in der richtigen Stadt ist und den richtigen Vibe hat, ist das mega geil. Ey, hast du das mitbekommen? Ich war hier mit Patrick unterwegs. Natürlich alles Corona-konform, muss ich an der Stelle hier nochmal erwähnen. Ich war mit Patrick unterwegs und wir waren auf Langkamper, haben so ein paar Nachtzieher gemacht, ne? Also Panning-Shots. Die habe ich nicht gesehen. Da ist so ein Porsche-Fahrer zurückgesetzt, ne? Warum fährt man auf Langkamper, Kirschblütenallee, hier in Bielefeld, ja? Das ist der Spot, wo jetzt jeder irgendwie sehen und gesehen werden. Aber nur im April bis Mai. Ja, genau. Immer nur, wenn die Kirschblüten blühen. Und aber was mich da, ey, da fährt er mit so einem Porsche lang und ist doch klar, dass irgendjemand den shootet. Und dann ist er so zurückgesetzt und dann so, ey Jungs, ihr löscht ja das Bild, ne? So, da habe ich mir auch gedacht, was ist das denn, Alter? Also das ihr müsst nicht es gar nicht so löschen. Ja, es also war nicht mal rechtlich gesehen, muss man es nicht. Also selbst wenn man ihn sieht. Also wenn man ihn erkennen kann, dann aber wir dürfen darfst es nicht veröffentlichen. Genau. Solange du es nicht veröffentlicht, darfst du alles fotografieren. Ja. Erstmal. Ja. Da gibt es total viele Rechte, die dich dann schützen. Dokumentarisches Recht, Kunstrecht. Also, da war nicht mal sein Kennzeichen drauf, nicht mal sein Gesicht. Das war wirklich nur so das Auto, ne? So mitziehen, so Panning-Shot halt. Ne? Aber das also ist die deutsche Mentalität. So meckern, wo es geht. Andere am besten noch anschwärzen. Und in Deutschland, mach bitte kein Foto von mir. Wenn du woanders bist, ist die Kultur einfach eine ganz andere. Wenn man merkt, Paris bist, du kennst dich da aus. Ja, es macht mir langsam keinen Spaß mehr, hier in Deutschland Street zu machen, obwohl Street so eine schöne Sache ist an Fotografie und an der Kunst. Mhm. Aber in Deutschland ist es einfach nicht schön. Also es macht keinen Spaß. Ja. Okay. Ja, ich finde sowieso, also bei Street, ne, das Problem ist dann halt echt immer so diese Leute, die dann da so einen Film fahren, ne. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn man so einen Moment einfängt, also ich versuche die Leute mal so von hinten zu treffen oder maximal so seitlich, so dass man die aber nicht erkennen würde. Aber selbst da können die meckern, habe ich die Tage herausgefunden. Ich habe ja immer guten Kontakt mit der Polizei und da hat mir ein guter Freund bei der Polizei gesagt, wenn die Person von hinten fotografiert ist, man sieht das Gesicht nicht, man sieht auch nichts von der Haut. Haben die recht, man sieht, recht am Bild? Dann haben die recht am Bild, wenn sie meinen, sie erkennen sich. Oh dann, Gott. Das ist so kleinlich mittlerweile in Deutschland. Da kann ich ja alles löschen bei Insta. Im Prinzip ja, sobald dann jemand kommt und sagt, boah, auf dem Foto sehe ich mich, bitte lösch das, wenn du es nicht machst, kriegst du eine große Anzeige. Crazy. Okay. Also das ist so schwierig, das Thema. Aber die meisten Leute, die man fotografiert, finden das ja niemals bei Instagram. Ja. Also so könnte man, es ist moralisch nicht richtig, aber so könnte man argumentieren. Ja. Okay, der Podcast heißt ja ganz ehrlich. Ich stelle jetzt mal eine ganz ehrlich provozierende Frage. Mit welcher Intention postest du deine Bilder bei Insta? Oh. Du musst nicht antworten. Doch, geht klar, es dir um den Charakter, so Community-Charakter, mit Leuten zu connecten, sich auszutauschen oder vielleicht andere Beweggründe. Ich bin gespannt, also ich ob sagen, du mehrere. Ehrlich antwortest. Also das Allerwichtigste ist mir, wenn ich Bilder poste, dass Menschen die sehen. Also mich erfreut es, wenn Menschen meine Bilder sehen. Das ist so der erste und größte Gedanke, wenn ich auf Posten drücke, wenn ich auf Veröffentlichen drücke. Aber wie du schon gerade angesprochen hast, ist Connecten oder Menschen oder diese Interaktion gerade in diesem Social-Media-Bereich so genial. Welche Leute ich darüber kennengelernt habe, ist aber faszinierend. Zum Beispiel dich. Ich hätte dich sonst niemals kennengelernt. Ja. Ey, ich weiß auch noch bis heute, also bis heute, als wäre das 100 Jahre her. Wir haben uns ja letztes Jahr, genau vor einem Jahr ungefähr sogar, glaube ich, kennengelernt. Ich habe ja letztes Jahr mit Langkampe, habe ich ja angefangen zu shooten. Ich hatte ja noch meine Kamera in der Schublade, 50er Objektiv. Da dachte ich mir, wer ist das denn jetzt, der da quasi so ein Bild hochlädt? Der hat ja gar keine Follower und nur ein Post oder zwei. Zu dem Zeitpunkt. Ja, da waren so, glaube ich, drei Posts. An. Und dann hast du, du warst, glaube ich, auch einer der Ersten, der echt so zurückabonniert hat. Ich habe ja dann einfach mal so ein paar Bilder gedroppt und habe einfach mal geguckt, so wer ist noch auf dem Langkampe gewesen und habe die Leute dann abonniert, einfach so just for fun. Und du warst dann einer von denen, der auch so geschrieben hat, so, ja, ey, welche Kamera hast du und so. Ich glaube, du hast sogar mich angeschrieben. Und dann kam es auch relativ schnell, obwohl du auch schon da eine krasse Reichweite hast. Es gibt ja auch so Leute, die sind so abgehoben. Krass. Also ich hatte damals die du jetzt hast. Ja, du bist jetzt, glaube ich, bei 2000, ich jetzt bei 700, ne? Ja, ich glaube, ich hatte so heftig, 700 heftig. Oder so. Ja. Nee, und auf jeden Fall zu der Zeit, das hat mich damals voll gefuchst, da hatte ich mit einem, ich nenne keinen Namen, so ein bisschen Dialog gehabt, auch bei Insta. Und dann wie es halt ist, ne, dann lernst du die Leute kennen. Und nachdem du mir geschrieben hast, so, ey, ja, wenn du Bock hast, können wir auch mal zusammen shooten und so, weil ich habe dir erzählt damals, ja, ich bin voll neu, ich habe keinen Plan. Ach, ist das die Story, wo derjenige Geld von dir wollte? Ja. Ich möchte nicht keinen Namen nennen. Nee, wir droppen keine Namen, aber so als Coaching, ne? Meinst du, oder? Ja, ja, ja. Okay, okay. Weißt du, erstmal so easy peasy Dialog und dann kommt so, ja, ey, hier, ich hab ja, ich mache ja das gewerblich, kostet aber okay, Geld. Da sollten wir jetzt aber nicht zu deep in die Materie gehen, weil jeder, der sich ein bisschen damit auskennt aus diesem Bereich, der fühlt sich dann angesprochen. Scheiße! Der fühlt sich ja angesprochen. Aber ja, egal, nein. Das ist ein anderes Thema. No front, ey. Wenn damit einer sein Geld verdient, ist cool. Für mich ist das alles Hobby-like und was ich jetzt positiv, also no front jetzt an den, der das ist, wenn er sich jetzt angesprochen fühlt und hier vielleicht irgendwann mal reinhört. Man weiß es ja nicht. Oder jemand anderes aus unserer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, mit den in der kleinen Gruppe, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mir ging es gerade nur darum, das so hervorzuheben. Du bist ja schon hier so in unserer Town, sage ich mal, schon in Fotografie auf jeden Fall eine Hausnummer. So und krasser Typ. Du musst es differenzieren. Ich würde sagen, warte, auf Instagram vielleicht, aber auch nur unter den lokalen Fotografen, weil es gibt auch in unserer Stadt Fotografen, die auf Instagram sind, die viel größer und bekannter sind, aber die halt kaum was aus Bielefeld veröffentlichen. Influencer aus Bielefeld, die deutlich, deutlich größer sind. Ja, aber und ich würde sagen, so in dieser Community, okay, wir können es ja gerade sagen, es geht ja um dieses Profil hier, wo ich auch Moderator bin, mein Bielefeld, zusammengeschrieben auf Insta. Und ich würde mal sagen, alle, die da irgendwie geteilt wurden oder auch Abonnent sind oder abonniert sind, die sind so diese Bielefelder Community, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Aber da bin ich ja auch nicht so groß, zum Beispiel, ich kann ja ein paar Namen. Ich würde schon behaupten, schon. Ich würde also schon behaupten, ja schon. Worauf ich aber hinaus 2000. Will, ist ja, worauf ich ja hinaus will, ist ja, dass du damals so drauf geschissen hast, ob ich jetzt 2 oder 3 Abonnenten habe. Du hast einfach von dir aus gesagt, so, ey, wenn du Bock an Fotografie hast, können wir connecten, so. Weißt du, bei dir. Ist ja auch viel chilliger, wenn man so zweit unterwegs ist, als alleine. Also ich gehe so oder so raus und fotografiere. Genau, und bei dir habe ich aber direkt so den Eindruck gehabt, dir geht es um Fotografie. Dir geht es nicht darum, ey, ich muss jetzt mich mit jemandem connecten und mich an dem hochziehen oder so. Natürlich habe ich durch die Zeit, die ich mit dir dann mal shooten war, wenn wir uns dann gegenseitig verlinkt haben, das hat mich natürlich gepusht, definitiv. Ne? Das sagst aber, ja nicht nur du, das sagen irgendwie alle, mit denen ich irgendwas mache, die kriegen immer direkt aber, so mega den aber Boost. Das war ja auch zu dem Zeitpunkt, ist jetzt auch heute nicht meine Absicht, wenn ich mit dir rausgehe, nee, so, weißt du? Verstehe ich dir auch. Aber der, was ich sagen wollte, ist so, du hast darauf geschissen und bei dir merkt man einfach, du bist so Vollblut-Fotograf, Mann. Du hast einfach Bock, so, du willst Kunst machen, du hast Bock einfach zu connecten. Und darum geht's ja, glaube ich, auch, ne? Also, es macht auch mega Spaß, das Machen an sich, also das Fotografieren an sich macht einfach so Spaß, wenn man in diesem Vibe ist, in diesem Gefühl, ja, die Lichtstimmung ist geil und ich drücke jetzt hier ein, zwei Mal auf den Auslöser und ich hab dieses Gefühl im Blut, dass das Bild was Cooles ist. Ob das Bild am Ende was Gutes ist oder nicht, ist eigentlich in dem Moment scheißegal. Sondern einfach nur den Moment genießen und leben. Viele sagen immer, boah, ich kann den Moment nicht genießen, ich muss die Kamera weglegen. Ich genieße den Moment erst dann, wenn die Kamera dabei ist, an ist und ich ein, zwei Mal draufdrücke. Ja. Weil du dann, glaube ich, auch den Fokus anders setzt. Weil du versuchst, das Schöne, ich finde, selbst in etwas, sagen wir jetzt mal Langkampe, ne? Diese Straße ist eigentlich voll langweilig. So sind wir mal ganz ehrlich. So, also wenn also die Kirschblüten nicht da sind. Bis auf diese 2 Wochen, genau. Genau, sonst ist die Straße langweilig. Naja. Aber selbst dann, finde ich, ist es mittlerweile schon schwer, ein geiles Motiv zu haben. Weil wenn du jetzt mal nur Langkampe Kirschblüten hast, Instagram ist gerade voll damit. Hashtag Bielefeld, zack, bumm, du siehst ich nur. Ich habe heute mal wieder da was gemacht. Also das ist wieder so, das habe ich auf Instagram bisher noch nicht gesehen. Ich habe heute wieder so einen Knallershot gemacht. Den kann ich dir mal dann im Privaten mal wieder zeigen. Also der sehr wird dieses gerne. Jahr veröffentlicht dann. Nicht dieses Jahr, der wird nächstes Jahr kommt ja, er dann. Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist so, man ist so gesättigt schon. Und ich finde, wenn man dann, sage ich mal, so richtig einsteigt und nicht nur dort die Shots machen will, damit man vielleicht Teil von diesem Hashtag ist und sagt, oh geil, ich spring mal auf den Zug auf und will ein paar Klicks generieren. Die wenigsten probieren da mal was Neues, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ja, also es ist auch schwierig, aber ich meine, das ist ja das Geile an Fotografie, natürlich kann man das ja auch posten, aber mein Ehrgeiz aktuell ist, wenn ich auf den Langkampe gehe, muss ich entweder ein Auto sehen, was noch keiner geshootet hat, oder ich muss irgendeine Perspektive oder irgendwas krasses Neues finden. Ich versuche jetzt die ganze Zeit, immer wenn ich da rumgehe, dann versuche ich mal irgendwie die Kamera so von unten vom Boden aus in Richtung Himmel zu schießen, dass ich dann vielleicht so den Baum von unten sehe quasi, aus so einer Igelperspektive und dann weitwinklig mit diesen bunten Häusern oder so. Und aber soll ich jetzt sagen, was die Straße trotzdem, weil du sagtest, du hast sie eben noch angesprochen, hast du eben erwähnt, dass du die Straße eigentlich langweilig findest. Da stimme ich dir auch fast zu, aber ein Punkt, weswegen ich die Straße vielleicht doch also das muss man differenziert betrachten, was ich heute dann doch wieder, was mir wieder aufgefallen ist heute wieder mal, ist, dass er früher eine alte Arbeitersiedlung war und ja. die Fensterläden alles aus quasi Denkmalschutz, genau, ja. das sind so alte, schöne, bunte Fensterläden, die müssen da ja. noch sein und die dürfen auch nicht weggemacht werden aus Denkmalschutzgründen und das Apropos Arbeitersiedlung, weißt du, wann die Häuser gebaut wurden? Die von der Freien Scholle? Nee. Steht auf einem Schild, 38. Und über den Hauseingängen und manchmal an den Hauswänden sind doch so, so Metalldinger, so zwei Ringe, die so leicht schräg von der Wand weg sind. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich habe gerade keine. Muss man drauf. Ja, muss auf jeden Fall mal drauf achten. Und das sind so Halterungen, ja, so Metalldinger. Also manche hätten gemeint, ja, da waren irgendwelche Laternen drauf aufgehangen. Aber wenn du jetzt mal überlegst, 1938 und so Halterung, was glaubst du, was war da befestigt? Oh, nee, da wollen wir gar nicht drüber erstmal reden. Wollen wir nicht vertiefen, aber wir können ja beide mal, wir können ja beide mal einen Antrag stellen, ins Stadtarchiv zu kommen. Also, weil dann können wir uns ja mal allgemein alte Fotografien anschauen und könnten als Projekt für uns beide setzen, mal alte Fotografien nachzustellen, ein Vor- und Nachbild. Also vorher, nachher. Und dann quasi so vorher, nachher Bilder auch posten, ne? So, dass man sehen kann, sah es früher aus und man versucht dieselbe Perspektive und dieselbe Brennweite einzunehmen. Ja. Oder was meinst genau. du? Genau. Das ist schon brutal. Und das war zum Beispiel auch dann, das ist ein Projekt, das habe ich schon länger und das daran arbeite ich auch schon so ein bisschen. Aber wir könnten das gerne mal machen, dass wir das zum Beispiel den Langen Kamp uns anschauen in Archiven, wie der aussieht früher. Ja. Ja, klingt gut, Mann. Können wir mal anfangen. Aber nochmal so anders. Meinst du auch, viele auf Insta sind so auf diesem Hype-Trip? So von wegen, ja, ey, ich muss das jetzt posten, damit ich auch krass mein Live zeigen kann? Ich glaube nicht so, ach krass mein Live zeigen, sondern ich so eher so, das hat jeder, ich muss das jetzt auch machen. Entweder ein von dem oder. Aber das, boah, das ist doch dann inszeniert, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass da alles auf der Straße inszeniert ist. Wenn man da jetzt auch was wir, in dem Bezug... Auch wir. Klar. Also, ich habe heute Morgen dort... Was habe ich da Neues gefunden? Ich habe da heute Morgen Raben gefunden. So einen schwarzen Kolkraben, der da in so einem Baum saß. Mega geil. Sonne ist aufgegangen, hat ihn angeschienen und er hat da so Geräusche gemacht und die Federn hoch, Mund auf und so. Echt, ach, also den Schnabel auf. Das war schon ganz cool. Oder auch warst du heute Morgen da, oder was? Ja, ich hatte... Aber leider war das heute Morgen so ein Kommunikationsproblem. Ich habe ein neues Auto organisiert. Ein schickes, das hat noch keiner dort fotografiert, wie du schon eben sagtest. Mit dem Auto habe ich jetzt schon ein bisschen mehr geplant in der nächsten Zeit. Und den Besitzer habe ich gestern angeschrieben, ja, lass doch morgen früh um 6 Uhr dort treffen. Und dann war das für mich gegessen. Aber er hat halt gedacht, es kommt nochmal was von mir, eine Rückmeldung. Aber kam halt nicht. Und deswegen ist er davon nicht ausgegangen, dass es heute ist. Ich war um 6 Uhr da, aber er war nicht da. Ja, also nächstes Mal schreibe ich zweimal mit Bestätigung, 6 Uhr morgen früh. Hättest du mal was gesagt, hätten wir uns draußen auf einen Kaffee getroffen. Ist ja meine Hood hier. Jetzt wissen alle, wo du wohnst. Ich leake verdammt, nachher die Adresse. Verdammt. Ja. Wobei, jetzt gerade, wo du es sagst, überlege ich dann auch so, ob ich nicht selber inszeniere. Weil ich ja selber das Ziel habe, ein Bild zu shooten, das noch keiner geshootet hat, um dann wieder so zu sagen, hier, guck mal, ich habe ja was noch keiner hat. Ja, das ist ja aber auch die Sache, die ich ja eben meinte. Eigentlich wird ja das Fotografie als das dokumentarische Mittel schlechthin auch in der Wissenschaft benutzt. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht, wenn man das ganz genau auseinander nimmt. Ja, ja. Warum ist das so? Warum das so ist? Weil der Mensch dahinter quasi sich ja Gedanken macht, was man aufnimmt und wie man es aufnimmt. Ja. Und das ist es ja dann, was es dann quasi nicht mehr ganz objektiv macht. Ja, definitiv. Und das hat ja auch wieder was so, und das gab es ja auch früher beim Zeichnen, sei es Expressionismus, Impressionismus, Romantik und diese ganzen Stilepochen. Es hat ja alles irgendwie so seinen eigenen Touch, ne? Und da merkt man auch, was für Bewegungen da eingeflossen sind, sage ich mal, ne? Das ist schon auf jeden Fall. Die Zeit spielt auch eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn wir jetzt heutzutage da Fotos machen, ist es ja komplett anders als vor 20 Jahren. Also Ich glaube aber auch, dass Fotografie gerade heute, so im Zeitalter von Insta, Pinterest und Co., schon so ein bisschen Hype hat. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre es in unserer Altersklasse eher unüblich gewesen, sich eine Kamera anzuschaffen, irgendwie eine Vollformat oder so. Ja gut, digital war damals ja noch nicht so krass. Also Vollformat ist damals Kleinbild gewesen. Genau. Kleinbild war normal. Aber ja, ja. Ich würde sagen, jein. Also natürlich ist es heute viel mehr, aber auch nur, weil es quasi so eine digitale Zeit und so eine vernetzte Zeit ist und so jeder sieht so, geil, man kann damit Geld verdienen, wenn man quasi Influencer oder bei Social Media irgendwo arbeitet oder als Kameramann oder als Fotograf. Und das ja, treibt schon viele Leute in diesen Bereich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, es ist doch gut. Ja. Umso mehr Leute, umso mehr belebt ist die Szene. Ja. Und hättest du denn angefangen zu shooten, wenn es kein Insta oder so gegeben hätte oder YouTube? Du bist ja über Drohnen eingestiegen. Da habe ich noch nicht mal, also ich, wär, als ich da angefangen habe, habe ich es noch nicht mal veröffentlicht. Ach krass, okay, hast du so Hobby-like, ne? So einfach. Ja. Also quasi, ich habe es erst so gemacht, Hobby-like. Ich glaube, dann so ein paar Monate später danach habe ich dann quasi so YouTube für mich entdeckt. Also Fotografie war da, als ich Fotos mit der Drohne gemacht habe, war nur für mich. Also da habe ich dann aber schon ab und zu YouTube-Videos gedreht, quasi um die Orte, die ich so finde, zu zeigen. Zum Beispiel damals hier aus der Region das Hermannsdenkmal, die Exansteine. Oder bin dann auch mit dem Zugticket bis nach Xanten gefahren, um so dieses Kolosseum da zu videografieren. Und hat das dann quasi geteilt mit den Leuten und fand die Reaktion auf YouTube echt ganz cool. Das ist auch für mich so ein Punkt, das ist für mich Fotografie, ne? Und ich finde, du bist da für mich so das krasse Paradebeispiel. Du bist so ein Typ, ey, ich weiß noch letztes Jahr voll oft, als wieder die Schule auf hatte, so normal, ne? Ohne Distanzlernen und so. Präsenzunterricht, hey! Ja, ich war so auf dem Weg in die Schule, so morgens um 7 oder so und du schreibst mir so, ey, ich habe hier gerade voll den geilen Sonnenaufgang und ich bin gerade da und da und da und da. Und ich war, glaube ich, die erste Woche wieder arbeiten und du warst irgendwo in Frankreich unterwegs. Ach, der, oder war das auch der Punkt, wo ich in der Schweiz war? Weil trotz Corona-Krise war ich ja jetzt nicht gerade das Parabelbeispiel dafür, man soll zu Hause bleiben. Ja. Ich habe ja irgendwie, ich kann auch 6, 8 Länder besucht letztes Jahr. Aber ich war, glaube ich, in der Zeit, wo du in Frankreich warst, war ich, glaube ich, gerade in Wrocław, also in Polen war ich da gerade, in Breslau. Und du warst, glaube ich, irgendwo in Frankreich unterwegs. Genau. Normandie, Bretagne, das habe ich mir angeschaut. Ja. Natürlich alles Corona-konform. Ne? Also ich hatte da halt echt gar keine Probleme mit Corona, weil ich ja zu zweit unterwegs war. Also ich war immer zu zweit unterwegs oder alleine. Zum Beispiel Holland hatte ich alleine gemacht. Dänemark und Schweiz und Frankreich und so, das habe ich zu zweit immer gemacht. Und wir haben da auch keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Also anstatt, wie man es in Paris eigentlich machen würde, mit der Straßenbahn zu fahren oder U-Bahn, was ich gerne gemacht hätte, um coole Fotos zu bekommen, sind wir da komplett umgestiegen auf die E-Scooter, womit man ja total sicher rumfahren kann, ohne irgendwie Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und die Stadt war konntest du da nicht mit deinem One-Wheel fahren? Doch, hätte ich sogar legal fahren dürfen. Ich bin da sogar One-Wheel gefahren, aber nicht mein eigenes, weil das war in Deutschland. Ja, im Ausland ist Shooten sowieso immer geil, ne? Irgendwie coole Spots oder so. Oder auch mal, also ich finde das auch immer so wichtig, gerade weil ich meinte, ja, das ist für mich Fotografie. Manchmal muss man auch mal raus aus dem Alltag. Weil im Alltag ist man irgendwann so gesättigt von Bildern. Aber du schätzt die eigene Heimat nur, also du sag mal, du bist lange Zeit Ecken weg suchst, bist. Ne? Genau, wenn du lange weg bist von hier zu Hause und du dann wiederkommst und dann kannst du sagen, boah, das habe ich voll vermisst und nur wenn du mit Abstand deine Heimat betrachtest, siehst du dann echt, wie schön es eigentlich hier ist, doch, weil viele sehen diese Schönheit gar nicht da, wo man wohnt und denken immer so, ach, für gute Fotos muss ich übelst weit weg, aber meistens ist das schönste Ort direkt vor der Haustür, wo man nicht weit wegreisen muss und nicht viel Geld ausgeben muss. Manche Sachen sind ja auch schön, ohne ein Foto zu machen, ne? Ja, das gibt's also, bei mir zwar nicht, aber da hast du auch recht. Aber man kann ja auch viele Sachen auch so genießen, ne? Also, klar. Das ist ja auch krass, ja. Also ich finde es auch immer cool, so ein Foto ist für mich immer so ein Abziehbild der Zeit irgendwie, ne? So ein Moment. Erinnerungen verblassen irgendwann. Natürlich die stärksten nicht, aber Bilder in der Regel nicht, ne? Ja. Also digitale zumindest nicht, das stimmt schon. Das ist schon nice, auf jeden Fall. Und man fängt so den Moment ein, ne? Deswegen finde ich einfach so, damals zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ins Stadtarchiv gehen würdest, um jetzt Langkampe-Bilder zu checken oder City-Bilder, das ist ja nichts anderes als Street-Photography, ne? Also das ist ja Architektur. Eigentlich fast das Gleiche. Also ist ja, jetzt nicht unbedingt Architektur, aber es gibt ja auch so Archivbilder, wo einfach mal so Fußgängerzonen oder so, ne, so Footage-mäßig. Dann ist es, Street. Und das zeigt ja irgendwie auch nur die Zeit und wie es so war, ne? Korrekt. Das finde ich schon mega interessant. Ja, müssen wir echt mal machen. Wir beide werden uns einen Termin holen. Ja, definitiv. Irgendwas müssen wir mal starten. Ich rufe da mal an. Das ist jetzt festgesetzt. Wir beide gehen ins Archiv. Ja, ja, wir wollten sowieso schon so viel machen. Ach, aber lange Corona. Ja, ja. Ja, so hat man wenigstens immer was zu tun, ne? Und das müssen wir hier nach dem Podcast mal besprechen. Das gehört jetzt hier nicht rein. hat was mit unserer Gruppe zu tun da, die neu gegründete, die kleine Gruppe. Da musst du mich noch aufklären, was es ist. Ich habe immer nicht die Zeit, auf WhatsApp oder so, Instagram zu reagieren. Ich krieg da tagtäglich so viele Nachrichten. Sorry, dass du so krass bist. Du bist so krass für uns. Nein, ich bin einfach zu viel connected. Ich habe bei WhatsApp irgendwie 480 Kontakte. Das ist einfach viel zu viel. Ja, Fotografie ist auf jeden Fall ein schönes Thema. Ich würde jetzt aufgrund der Zeit einfach mal checken, dass wir jetzt so einen kleinen Abschluss machen, so eine kleine Abschlussrunde. Ein Resümee. Resümee. Genau. Revue passieren lassen. Das ist bei uns immer dieser ganz ehrlich Moment. Was ist diese Quintessenz, die du heute aus diesem Gespräch mitnehmen würdest? Also was ich heute mitnehmen würde, um ganz ehrlich zu sein, ist das meiste, was wir sehen, gestellt oder nicht objektiv. Ja, krass. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das sind so innerliche Gedanken von mir. Vieles ist natürlich gestellt und ich glaube, selbst dann, wenn man davon überzeugt ist, etwas nicht zu machen, also das war auch mein Moment vorhin so. Ich habe immer so gedacht, ja, boah, die gehen alle auf den langen Kampe, weil die sich inszenieren wollen, so sagen wollen, guck mal, ich war auch hier. Und habe ein Bild gemacht, aber eigentlich bin ich nicht besser, weil ich sage ja auch so, ey, ich versuche dort einen Shot zu machen, den vielleicht noch nicht jeder gemacht hat. Ich habe ja jetzt so einen Panning-Shot dort gepostet. Die gab es aber letztes Jahr auch schon. Also auch gab es die schon? Ich habe da schon welche gesehen von, aber dieses ich Jahr noch nicht. Ich habe extra die ganzen Hashtags abgecheckt, aber ist auch egal, ob ich jetzt der Erste oder nicht war. Aber das ist ja auch inszeniert, so nach dem Motto, ja. Ey, ich will mich jetzt abheben, ich will jetzt den Shot dort machen, den noch keiner hat, damit ich zeigen kann, hier, guck mal, ich heb mich nochmal ab, so. Aber auch wenn es inszeniert ist, ist es Kunst. Und ich glaube, wenn wir uns damit einig sind, dass quasi das meiste alles inszeniert ist und nicht objektiv, aber es ist wenigstens Kunst, in gewissen Maßen. Ja, weil wir uns da Gedanken machen, ne? Man legt sich rein, man überlegt sich was, ne? Man hat eine Komposition, man komponiert, ne? Und das, was am Ende dabei rauskommt, also ich glaube, es wird ja erst zur Kunst, wenn du auch irgendwas damit ausdrücken willst. Wenn es jetzt so ein flüchtiger Shot ist, ist es meines Erachtens nach keine Kunst. Aber ich glaube nicht jeder drückt damit was aus. Zum Beispiel viele von meinen Werken sind auch gar nicht so übelst nachgedacht oder quasi. Da habe ich übelst viel Zeit rein investiert. Es gibt einige, die sind so aus dem Moment heraus entstanden und überhaupt nicht nachgedacht über Komposition oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern es ist einfach der Moment und der ist trotzdem sehr stilvoll eingefangen. Ja, stimmt. Oh mein Gott, wir könnten hier noch Fässer aufmachen. Da könnte man noch so lange drüber reden. Aber der Abschluss, wie du schon eben sagtest, ist ganz wichtig für heute. Wir können ja einen Zweiteiler machen sonst. Ah, okay. Ja, kannst du mich ja gerne mal noch mal einladen, noch ein zweites oder drittes Mal oder mal sehr, zu sehr dritt, gerne. Wenn dein Kollege wieder da ist. Ja, sowieso, sehr gerne. Ja, der ist ja gar nicht so krass in Fotografie, glaube ich, drin. Wir können auch über andere Themen reden. Ja, gerne. Also ich glaube, gerade hier Thema Behinderung könnte nochmal richtig krass sein für mit dir. Ne? Ja, aber ich merke schon, wir schweißen das klingt jetzt so falsch, als wäre ich, als hätte ich eine Behinderung oder so. Weil du ja in dem Bereich tätig bist. Genau, weil ich in dem Bereich tätig bin, ja. Ja, wobei das auch ein witziger Zufall war mit deinem Zeitungsbeitrag, ne? So dein Bild wird in der Zeitung abgedruckt und direkt darunter kam so ein Thema Behinderung oder so. Leben mit Behinderung oder so. Ja, und das war so witzig, weil du arbeitest ja in einer Einrichtung für behinderte Menschen und gleichzeitig wird dein Bild aber gepostet in einem anderen Zusammenhang, also abgedruckt zum Thema Langkampe, Kirschblüten, tralala und direkt darunter war dann dieser Beitrag über Leben mit Behinderung, das war schon crazy. Ja. Hat mich auch zum Schmunzeln gebracht. Willst du noch mal ganz kurz hier Werbung machen für dein Insta? Den Leuten erzählen, wie dein Profil heißt? Weil ich glaube, das hast du am Anfang nicht gemacht. Dann können die Leute dir jetzt noch mal ist ja auch nicht so ganz, ganz wichtig. Aber für die Leute, die bis zum Schluss da geblieben sind, auf Instagram findet man mich unter meinem Künstlernamen Saxuro, also S-A-X-U-R-O. Oder halt mit meinem vollständigen Namen René Wajnitschke. Genau, also so viel dazu. Sehr kann nice. Man sich ja mal umschauen und anschauen. Ich werde dich nochmal in der Beschreibung verlinken, dass die Leute, die jetzt Bock haben, noch ein bisschen deine Sachen zu verfolgen, dass die sich das angucken können. Auch so, also ich glaube, viele von euch werden das ein oder andere Bild mal von René in der Zeitung gesehen haben oder aber auch am Jahnplatz auf dem Monitor, ne? Auf dem großen Bildschirm am Jahnplatz warst du ja auch mal, ne? Ach, 3-4 Mal. Ja, ja. Sagt er so locker, 3-4 Mal. Und mit der Zeitung ist auch noch einiges geplant. Also da ist noch, ohne zu viel zu verraten, ist da noch ein bisschen was geplant. Wir sind gespannt. Ich werde berichten. Das war ganz ehrlich. Macht's gut. Ciao. Tschüss.